Als ich weitergehe zu dem Stand, an dem es den besten Kaffee gibt, denke ich, dass das die Frau ist, die sich den Namen Agenda 10 ausgedacht hat für das Gesetzespaket, in dem auch Hartz IV enthalten war. So habe ich es im Spiegel gelesen, so wird es erzählt. Dass sie mit ihrem Ex-Mann und ein paar Beratern und Redenschreibern dieses Programm aus dem Boden stampfte. Die Frau, mit der ich gerade noch über den Kaffee gekichert habe. Und ich denke, am schlimmsten ist, dass ich sie verstehen kann. Dass es sich mir intellektuell erschließt, warum meine Familie arm war und dass ich es deshalb zwar nicht für richtig halte, aber für nachvollziehbar. Angst hat natürlich eine Rolle gespielt. Die Angst alter Männer vor dem Verlust ihrer Macht. Die Angst der Bevölkerung vor Amokläufern und Überschwemmungen. Hinzu kamen Pessimismus und Zwänge und verletzte Ehre und allzu lange Nächte. In gewisser Weise könnte man sagen, dass die Agenda 2010 die erste Handlung einer großen Koalition auf Bundesebene war. Man könnte aber genauso gut argumentieren, dass sie ein Alleingang von Gerhard Schröder war. Politik ist nie logisch, sie hat nie nur eine einzige Wahrheit, denn sie wird ja von Menschen gemacht.